Ich freue mich total, weil bei mir heute nämlich Mädelsabend ist. Ich habe mir eine ganz liebe Freundin eingeladen, und zwar die Rebecca oder auch kurz Becky. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Magst du vielleicht mal kurz erzählen, woher wir uns kennen? Wir kennen uns von einer Weinprobe. So könnte man es zumindest sagen. Nein, wir kennen uns vom Podstock, wo du gerade ankamst, als wir eine Weinprobe machten und an meinem Weinglas schnuppern durftest. Und ab da kannten wir uns und sind jetzt zusammen bei der Geschichtenkapsel und spinnen da immer ganz fleißig an neuen Geschichtenideen. Ja, auch bei ein paar anderen Projekten sind wir noch gemeinsam, auch wenn es nicht unsere Projekte sind. Also du bist auch Bürgerin auf Puerto Partida zum Beispiel. Ja, genau. Da haben wir auch schon eine Hörerinnengeschichte zusammengeschrieben. Genau. Also es ist tatsächlich so, ich kann nur empfehlen, zum Freunde und Freundinnen finden, einfach mal am Weinglas von jemandem schnuppern. Das funktioniert. Funktioniert großartig. Ganz toll. Ja. Genau. Aber es ist jetzt schon ganz schön spät. Und zum Einschlafen höre ich ja immer am liebsten Musik. Hast du Lust? Auf jeden Fall. Okay, dann los geht's mit der Musik. Jetzt ist aber mal Ruhe! Psst. Schläfst du schon? Nee. Ey, wie könnte ich denn schlafen? Hörst du das nicht? Was soll ich denn hören? Na, hör doch mal, wie das summt. Ey, wir haben März und es summt schon in diesem Zimmer. Ach, verdammt, jetzt wo du es sagst, höre ich es auch. Oh, das wird immer lauter. Ey, diese Mücken, es regt mich auf, ne? Also ich kann ja nie einschlafen, wenn Mücken kommen. Nee, das verstehe ich. Also mit Mücken im Raum kann man auch nicht schlafen. Also es gibt nichts Schlimmeres. Und dann gibt es ja dieses Gerücht, Mücken würden zum Licht fliegen. Aber dann macht man irgendwie die Tür auf und im Flur das Licht an und lässt in seinem Zimmer das Licht aus und lässt die Mücken rausfliegen. Aber hat es bei dir schon mal geklappt? Nee, ehrlich gesagt nicht. Nee, also bei mir auch nicht. Mhm. Wir haben März und wir haben jetzt schon hier Mücken im Raum. Also ich weiß überhaupt nicht, wie das passieren kann. Ich habe da so ein paar Theorien. Mhm. Also generell bei Insekten, aber bei Mücken sind die Vorreiter. Also was schon auch mal gegen diese Lichttheorie spricht, ist ja, in Vollmondnächten, wo der Vollmond ja das allerhellste überhaupt ist, fliegen die auch nicht zum Vollmond. Ja. Das stimmt, da sind die ja trotzdem bei uns im Zimmer. Ja, eben. Also das kann schon mal nicht hinhauen. Ne? Sonst würden wir ja irgendwie in den Vollmondnächten immer alles im Vollmond liegen. Der wäre dann auch für uns nicht mehr so schön hell wahrscheinlich, wenn wir weltweit die Mücken, also zumindest da weltweit, wo gerade Nacht ist, zum Mond fliegen würden. Dann könnte das schon mal einen ordentlichen Schatten geben, denke ich. Und selbst wenn wir den nicht mit unseren Augen sehen würden, dann würden das auf jeden Fall Leute mit Mikros, wie heißen die Dinger? Genau, diese Teleskope. Teleskope, genau. Die würden das doch auf jeden Fall sehen, wenn da die Mücken alle hinfliegen würden. Mhm. Nein, also ich kann mir das mit dem Licht auch überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube ja eher, dass das doch was mit Blut zu tun hat. Ja, das kann sein. Also weißt du, weil so viele Tiere, die irgendwie auf bestimmte Reize reagieren und irgendwo hinlaufen, wenn man irgendwas macht und man wackelt mit irgendwas und ein Hund oder eine Katze kommt angerannt. Aber sowas funktioniert ja bei Mücken nicht. Die kommen ja am Ende doch immer nur dahin, wo sie sich was holen können. Ja, das stimmt. Ja, und also, wenn wir ehrlich sind, hast du eine Ahnung, was die eigentlich aus dir rausholen, außer Blut? Nee, ich finde schon das Blut beängstigend genug. Also mit Blutproben kann man echt viel machen, und zwar mit ziemlich kleinen Blutproben. Sagst dir, also von daher, dann holen die Blut aus mir raus. So, dann ist da dieser komische, was ist das, ein Stachel, ein Rüssel, ein Schlauch? Ein Rüssel sagen zumindest die Leute, die sich mit Mücken auskennen, angeblich. Ja. In dir drin, ja. Und dann holen die da irgendwas raus, und wissen wir, wo die damit hinfliegen und was die damit machen? Und also. Nee. Also das ist auch tatsächlich, es gibt ja so Sammelstellen so für Mücken, ne? Also wo man das Gefühl, entweder haben wir da leichtes Spiel mit Opfern. Oder möglicherweise ist es auch einfach eine Stelle, wo sie diese Proben, die sie dann genommen haben, beim Stechen sozusagen, abliefern. Ja, also hier bei uns in Potsdam, da gibt es ja so viel Wasser, so viele Seen. Und wenn ich da am See bin, dann sind ja fast noch viel mehr Mücken, als wenn ich bei mir im Zimmer liege. So. Also wenn ich mir so überlege, ich kenne ja auch nicht jede Ecke. Wer weiß, was die da machen mit diesen Blutproben, ob die analysieren oder sammeln oder vielleicht mischen die da auch irgendwas draus. Also ich finde es schon ein bisschen gruselig. Ja, das stimmt schon. Also auch die Frage, wer macht das, ne? Und also ich weiß ja, es gibt so ein Labor irgendwo auf der Welt oder so eine Einrichtung. Das ist so ein bisschen das Museum des Lebens, könnte man sagen. Da werden quasi Samen von so ziemlich allen bekannten und derzeit lebensfähigen Pflanzen gesammelt. Damit man die quasi, wenn Dürreperioden kommen oder so, damit man die wieder in eine Art Renaissance bekommen könnten, sollten die aus irgendwelchen Gründen aussterben. Dann gibt es da ein Zentrum, wo diese Samen irgendwie kryogefroren, keine Ahnung, gelagert werden und auch nicht schlecht werden. Und sollte irgendwie mal irgendwo der Weizen komplett ausgerottet werden zum Beispiel, dann haben die da Samen, den sie reproduzieren können oder auch den genetischen Code von. Und dann kann man das wieder aufwarfen. Jetzt ist natürlich die Frage umgekehrt, macht die Natur das mit uns vielleicht auch? Was? Also das, ich meine, das wäre ja wirklich krass. Und dann stelle ich mir natürlich die Frage, machen das eigentlich die Mücken oder werden die vielleicht von irgendwem geschickt oder gesteuert und die sind vielleicht nur ausführende Boten? Irgendwie so. Ich meine, wir reden ja viel über Drohnen heutzutage, ne? Also ja. Wer weiß, ob Mücken eigentlich wirklich Tiere sind? Also gerade, ne, wenn ich vorhin gesagt habe, wir haben März und jetzt sind schon welche da. Mhm. Vielleicht hat das alles gar nicht mehr mit der Natur zu tun, sondern in Wirklichkeit sind es kleine Drohnen, die von irgendwem geschickt werden, um genau das zu machen, was du eben gesagt hast, um unsere DNA und unser Erbgut irgendwie zu sammeln und irgendwo zu analysieren. Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich meine, vor allem wenn man sich mal anguckt, wie mittlerweile ja einiges echt ruiniert ist bei der Umwelt und so. Es gibt ja zunehmend Naturkatastrophen und Ähnliches. Und da ist schon die Frage irgendwie, sind das wirklich alles natürlich entstandene Katastrophen? Oder ist da vielleicht irgendwo jemand, der unter anderem eben diese DNA-Proben von uns sammelt, der so ein bisschen übt, so eine gewaltige Naturkatastrophe ausbrechen zu lassen, die zum Aussterben der Menschheit führt? Und dann mit den gesammelten Blutproben und der DNA darin irgendwo eine neue Zivilisation zu begründen, wenn wir alle gestorben sind. Genau, ganz genau. Also ein bisschen dieses, wir radieren einmal die Menschheit, wie sie bisher sich entwickelt hat, aus. Das ist mit den Dinosauriern damals ja auch passiert. Ich meine. Ja. Ja, ich meine, da gab es doch sicher auch schon Mücken. Ja, also das wissen ja nicht viele, aber Jurassic Park ist ein Dokumentationsfilm. Ja, also jetzt, wo du es sagst, ich finde, es passt total ins Bild. Mhm. Passt total ins Bild, auch wenn ich an den letzten Jurassic Park denke, wo die Dinos in so einem Park ja dann ausgestellt wurden und Menschen die besichtigen konnten. Stell dir mal vor, das haben die diese Mücken zu uns schicken, mit uns vor. Ja. Also dann quasi die wieder aufbereiteten Menschen, die aus unserer DNA gezüchtet werden, in so einem Park auszustellen und dort von, keine Ahnung, wer auch immer dahinter steckt, von den Tieren, ja. Aliens dann uns besichtigen zu lassen und uns da auszustellen. Und weißt du was, ich glaube, warum Mücken sich so viel an Gewässern sammeln? Ja? Ich glaube, das liegt daran, dass man in Gewässern am Grund und auch darunter noch sehr gut so Forschungsstationen und sowas verstecken kann, weil die siehst du ja von oben nicht. Ne? Wasseroberfläche spiegelt. Und selbst bei sehr klarem Wasser ab einer bestimmten Tiefe kannst du einfach nichts mehr erkennen. Das sind die Zugänge zu diesen Stationen. Genau. Ja. Sind es vielleicht sogar, also die dahinter stecken, sind vielleicht sogar irgendwelche Wassermenschen oder irgendwelche Tiere, die unter Wasser leben können und von dort aus alles steuern und diese kleinen Mückendrohnen zu uns in dieses verdammte Schlafzimmer schicken. Ja. Das kann gut sein. Also ich meine, wenn man da mal wirklich drüber nachdenkt, ne? Also Mücken, die kann man gut konservieren, die brauchen auch nicht viel Platz. Also das ist ja das, was du brauchst für so eine DNA-Probe, brauchst du nicht viel. Da ist ja wirklich ganz, ganz wenig. Ne? Da brauchst du nicht mit großen Ampullen oder ähnlichem kommen und so Mücken sind relativ unauffällig. Du hast keine hohen Materialkosten, das heißt, du kannst Mengen davon produzieren. ja, solche Mücken drohen. Und das ist dann auch nicht ganz so schlimm, wenn mal eine Mücke erwischt wird von so jemandem, der im Halbschlaf um sich schlägt oder so. Und dann schickst du die nächste. Ja, vielleicht ist das sogar ganz praktisch andersrum, weil niemand mag ja Mücken. Das heißt, es wird auch niemand versuchen, irgendwie sich Mücken zu fangen und die genauer zu untersuchen und bei sich vielleicht als Haustier oder so zu halten, sodass das auch vollkommen unauffällig ist und die Mücken einfach wie so Superagenten hier bei uns rumfliegen können und genau diese Sammlung machen können. Ja, ich glaube, genau so ist das auch geplant gewesen. Also, weil das ist halt wirklich unauffällig. Ne? Also erstens siehst du nicht so wahnsinnig schnell die Tiere. Aha. Und wie du gesagt hast, niemand kommt auf die Idee, die irgendwie so aus Freude und Vergnügen irgendwie zu halten oder anzulocken sogar oder so. Sondern alle versuchen ja eigentlich immer so ein bisschen wegzuscheuchen. Und vor allem auch, nachdem sie einen schon gestochen haben. Das heißt, sie sind total gut darin, mit der gesammelten Probe wegzukommen. Weil ja niemand ahnt, dass die Proben gesammelt haben. Ne? Wenn jetzt irgendwie so ein Mensch käme und dir mal eben so eine Spitze irgendwie in die Ader rammt und das Blut rausholt, wäre total auffällig. Ja, es wäre auffällig und du nimmst dem noch sofort die Spritze ab. Ich meine, ja, auf jeden so Fall. Bescheuert und lässt dein Blut irgendwo hin transportieren von unbekannten Leuten. Ja, ich sag's dir. Genau, ey, aber krass. Bei der Mücke, dann machst du der King Kopf drüber, da bist du froh, wenn die wieder weg ist. Ja, genau. Da denkst du noch nicht, dann denkst du, gut, jetzt hat sie mich gestochen, aber immerhin nur einmal und freust dich irgendwie, dass du nur mit einem Stich und ein bisschen Jucken zurückbleibst und dann hast du sie übermorgen schon wieder vergessen, wenn der Mückenstich weg ist. Ganz genau. Und dass du mehrfach gestochen wirst und von verschiedenen Mücken, das liegt an zwei Dingen. Zum einen gibt es halt verschiedene Stationen, wo das Ganze aufbewahrt wird. Das heißt, es müssen, also falls mal so eine Station irgendwie durch Wasserschäden oder ähnliches nicht mehr zu halten ist, ja, gibt es noch ganz viele andere, wo du das machen kannst. Weil das sind ja so winzig kleine Proben. Du brauchst ja nicht irgendwie so Riesenplatz dafür, sondern es reicht relativ wenig. Und das andere ist natürlich die Auffälligkeit. Ne? Also wenn jeder Mensch in seinem ganzen Leben nur ein einziges Mal von der Mücke gestochen werden würde, da wäre doch längst jemand auf die Idee gekommen, dass da irgendwie jemand was abfasst an Daten. So. Quasi ein neuer Mensch geboren, zack, einmal gestochen und dann wieder. Ah, du hast vollkommen recht. Also, wenn ich mir überlege, ich hätte das nur einmal in meinem Leben erlebt. Also, wie groß wäre das als Sache im Leben? Ich meine, so Sachen, die einem nur einmal im Leben passieren, an die erinnert man sich, die schreibt man in sein Tagebuch, da denkt man nächtelang drüber nach. Und ich meine, wann denkst du über, gut, man denkt über Mücken nach, wenn sie summen, aber man denkt nicht darüber nach, hey, da war diese eine Mücke. Ja, und dann, man wird überhaupt nicht so aufmerksam, sondern es ist halt was so zum Leben dazugehört. Ey, diese Mücken. Es ist so krass, dass uns das jetzt aufgefallen ist. Ja. Weißt du was? Was denn? Ich glaube, wir sollten woanders schlafen. Hier sind nicht so viele Mücken. Ja, ey, komm. Auf der Couch? Auf der Couch. Auf der Couch. Und dann? Gute Nacht. Ja. Schläfst du schon?